suckers try and murk my best friend. So we drive with more steel in the ride than the side weapon X hands. While feeling normal like flop bodies. In the struggles, I be poppy, I'ma fuck around and pop somebody. I'll haul you, pop up on you like the night crawler. Plus I'm so black, I'm looking blue. I'm sugar who I pack heavy yarns to cook your crew. Pop you from the rear view while you're looking through. Smile with a crooked tooth and I done read a book or two to put me up on what you in the industry crooks would do. I stay away from you fake fucks with jealous thoughts who blending with the crowds, and that's pretty hard to tell apart. I rip your bitch like Jack Ripper, shotgun her from behind, you think the Eagles cornerback clipped her. So try your luck, it won't end the way you hope for. I'm no boy, so fire on to promote war. Ich seh dich in der Augen, Tränen überlaufen, täglicher Kampf. Die Welt ist verdammt, zu viele Arme und zu wenig Reiche, um Geld zu verdienen, eine war Leiche. Ich seh dich in der Augen, Tränen überlaufen, täglicher Kampf. Die Welt ist verdammt, zu viele Arme und zu wenig Reiche, um Geld zu verdienen, eine war Leiche. Die Reichen werden reicher, die Armen bleiben arm. Ich scheiß auf eure Steuern, Luther King hat was getan. Ihr dagegen pisst nur voll auf euren Stühlen und lasst von den Dienern die Cocktails kühlen. Mir, dem deutschen Bürger, fallen solche Dinge auf. Ihr habt nichts Tolles geschafft, schauen euren Lebenslauf. Vettern Wirtschaft, wohin nur mein Auge reicht. Kein Wunder, wenn der deutsche Wutbürger heißt. Ich rappe über das, was meine Seele schmerzt. 1000 Kilogramm Brust werde umgeschubst. Kritische Texte werden heutzutage schon belächelt und die soziale Lage immer weiter stetig schwächelt. Ich seh dich in der Augen, Tränen überlaufen, täglicher Kampf. Die Welt ist verdammt, zu viele Arme und zu wenig Reiche, um Geld zu verdienen, eine war Leiche. Ich seh dich in der Augen, Tränen überlaufen, täglicher Kampf. Die Welt ist verdammt, zu viele Arme und zu wenig Reiche, um Geld zu verdienen, eine war Leiche. Ich seh dich in der Augen, Tränen überlaufen, täglicher Kampf. Die Welt ist verdammt, zu viele Arme und zu wenig Reiche, um Geld zu verdienen, eine war Leiche. This is a Noodles production.